Das Marschlandbaukombinat des Bezirkes Nord-Pyongyang in der DVRK begann mit dem Bau des Marschlandes um die Insel Hongon in der zweiten Etappe. Es ist eine umfangreiche Arbeit für die Naturumgestaltung, bei der durch die Verbindung mehrerer Inseln auf dem Meer vor dem Kreis Sonzon-Bezirk Nord-Pyongyang neuer Boden von 5.500 Hektar gewonnen wird. Mit der Sprengung von 70.000 Kubikmeter großem Berg am 2. Dezember begann der Marschlandbau in der zweiten Etappe.